17. Drei Zeugenaussagen. Der hier zuerst geplante Aufsatz über das kohlnidre Gebet und den Judeneid musste des Platzmangels halber herausgenommen werden. Es wird gebracht in der nächsten Broschüre des Verlages, die falschen Zeugenaussagen im Berner Prozess 1934. A. Zeugnis des Herrn Baron B. Engelhardt, Riga, 2. April 1935. Ich war 1919 erster Adjutant des Chefs des Propagandabüros der Freiwilligen Armee, der russischen Südarmee, in Rostow am Don. Im August oder September 1919 kam ein ehemaliger Beamter des ehemaligen kaiserlich-russischen Innenministeriums, um im Propagandabüro in Gegenwart seines Chefs, dem Professor K. Sokolow, seiner beiden Adjutanten, Oberst E. Engelhardt und Professor E. Grimm, ferner des Generals Schwedow und des Hauptmanns zweiter Klasse Gitkow, der 1920 von den Bolschewiken erschossen wurde, folgende Aussage zu Protokoll zu geben. Der unterzeichnete Beamte war der Person des Innenministers zugeteilt und das Geheimarchiv des Ministers war ihm anvertraut. Dieses Archiv enthielt unter anderem Dokumente, die die Judenfrage betrafen, darunter die Broschüre von Joly und ein Dokument in Hebräisch mit zwei Übersetzungen in Französisch und Deutsch, die durch einen russischen Geheimagenten mit Namen Juston Kahn oder Jonson Jonson Kwon 1897 dem Dr. Herzl bei einer Zionistenkonferenz in Genf entwendet wurden und so in die Hände der russischen Regierung fielen. Dieses Dokument wurde studiert und gründlich durchforscht durch mehrere hervorragende Persönlichkeiten. Senator Tagantsev, Minister K. Podjedonostev und andere, die feststellten, dass dieses Dokument und die Broschüre Jolys eine gemeinsame Quelle haben müssten. Nach der Revolution 1917 wurde der gesamte Inhalt des Geheimarchives des Ministers, das die Judenfrage enthielt, darunter die Broschüre Jolys und das hebräische Dokument, auf Befehl des Chefs der provisorischen Regierung, Fürst Wurf, dem jüdischen Politiker Wiener Wehr ausgeliefert. Die Empfangsquittung Wiener Wehrs wurde uns vorgelegt. Die Auszüge dieses hebräischen Dokuments wurden seinerzeit S. Nilus gegeben, der sie veröffentlichte, ohne ihren wirklichen Ursprung zu kennen. Diese Zeugenaussage wurde uns vertraulich gegeben, denn der Beamte hatte seine Frau und seine Verwandten noch im Innern Russlands wohnen und fürchtete die Rache der Judeokommunisten. Ich habe die Aussage mit größtem Interesse zur Kenntnis genommen und bewahre dies Interesse noch heute. Sie werden die Einzelheiten dieser Angelegenheit demnächst in einer Broschüre finden. Über die Anschriften von Sokolow, Grimm und Schwedow kann ich nur wiederholen, was ich im letzten Brief geschrieben habe, bezeichnet B. Engelhardt. Das Dokument besagt genau das, was meine Nachforschungen, von denen Engelhardt bisher nichts weiß, ergeben haben. B. Zeugnis von Helene von Dersfelden vom 12. März 1935. Eine stattliche Versicherung. Ich kam im Januar 1919 aus Russland nach Berlin. Ich brachte die im Jahre 1911 in Russland erschienene zweite Auflage der Protokolle der Weisen von Zion von Sergius Nilus in russischer Sprache mit. Ein Exemplar der ersten Auflage ist mir in meiner Wohnung in Kiew gestohlen worden. Das Exemplar der zweiten Auflage habe ich mir mit großer Mühe beschaffen müssen, weil das Buch im Buchhandel andauernd vergriffen war. Es wurde von jemand ständig aufgekauft und verschwand auch aus Privathäusern. In Berlin sprach ich oft zu meinem Bekannten von diesem in Deutschland noch gar nicht bekannten Buch. Im Herbst des Jahres 1923 wurde mir im Namen des bekannten Forschers der Judenfrage Herrn Müller von Hausen der Vorschlag gemacht, ihm das stark geschädigte Nilus-Buch mit fehlenden Seiten für 200 Reichsmark zu verkaufen. Herr Müller von Hausen lege Wert darauf, diese Vorkriegsausgabe zu besitzen. Falls ich einverstanden sei, solle ich das Buch beim Rechtsanwalt Bruno Weil in Berlin, W62, Landgrafenstraße abgeben, der schon Bescheid wüsste und mir das Geld auszahlen würde. Als Nichtkennerin der Berliner Verhältnisse hatte ich keine Ahnung, wer Bruno Weil sei. Ich verkaufte das Buch in dem Glauben, Herr Müller von Hausen bekomme es. Erst im Jahre 1931 habe ich erfahren, dass Bruno Weil Jude ist. Weitere Nachforschungen haben ergeben, dass Herr Müller von Hausen mein Exemplar der Protokolle der Weisen von Zion niemals erhalten und es auch nicht benötigt habe, zumal er die gleiche Ausgabe bereits im Februar des Jahres 1919 von einer anderen Person erhalten hatte. Aus dem oben Geschilderten geht hervor, dass mir beim Kaufen meines Nilus-Buches falsche Angaben gemacht worden sind und dass mein Buch von einem Juden gekauft wurde. Ich bin bereit, diese Angaben zu beeiden. Gezeichnet Helene von der Felden. Hieraus geht hervor, wie das Judentum die Protokolle zu beseitigen versuchte. C. Aussage des Oskar Rübesamer, Rheinstedt-Anhalt, 19. März 1935. Eidesstattliche Versicherung. Hiermit gebe ich die folgende eidesstattliche Erklärung ab, von der mir bekannt ist, dass dieselbe in einem gerichtlichen Verfahren verwendet werden soll. Am zweiten Pfingsttag des Jahres 1921 hatte ich in Seesen im Harz zufällig Gelegenheit, den Schlussteil der im Hotel Wilhelmsbad stattfindenden Tagung der jüdischen Landesloge des Freistaates Braunschweig, diese Bezeichnung wurde mir damals angegeben, ungesehen und unbemerkt von den Versammelten mit anzuhören. Der betreffende, offenbar sehr prominente Redner trug als Schlussergebnis der Beratungen vor, dass man, also die Judenheit, erfreulicherweise feststellen könne, man sei nunmehr auf dem besten Wege, das Weltkapital in jüdischen Besitz zu bringen. Zum größten Teil sei dies auch bereits gelungen. Ich hatte damals den bestimmten Eindruck, durch das Gehörte, dass es dem Weltjudentum nur darauf ankäme, das Weltkapital vollständig in seinen Besitz zu bringen. Ich erkannte auch aus dem Gehörten, dass der ganze Zweck hierfür nur der war, sich die Herrschaft über die übrigen Völker durch wirtschaftliches Abhängigmachen derselben vom Judentum zu verschaffen. Mich hat das Gehörte damals so erschüttert, dass mir sofort der Gedanke kam, dass, wenn die Absichten des Judentums verwirklicht würden, es mit den Deutschen wirtschaftlich und politisch zu Ende sein würde. Von den Protokollen der Weisen von Zion hatte ich damals und habe ich auch heute noch keinerlei Kenntnis. Diese meine Angaben werde ich gegebenenfalls vor einem deutschen Gericht wiederholen und beeiden. Gezeichnet Oskar Rübesamer, geboren am 26. Juli 1860 in Neustadt, Südharz, jetzt wohnhaft in Rheinstetten-Anhalt, Haus Nummer 74 als Privatmann.